Es gibt doch tatsächlich einen echten Need für Papiermagazine. Ist euch das bewusst? Wenn alle sagen, ja, iPad und Konsorten, die wollen jetzt da wirklich die neueste Technologie anbieten. Aber wenn du den Fokus jetzt kaufst auf Papier, dann hast du was fürs Auge. Ja, Martin? Ich brauche die nicht auf dem Blatt. Nein, aber das ist Zielpublikum, Fokus ist doch bestimmt der 16-Jährige, oder? Ja, mindestens. War früher Bravo in diesem Alter? Ist das jetzt Fokus? Nein, Bravo ist doch, das war doch 12 bis 14 oder so. Als ich noch jung war, weiß ich nicht mehr, wann habe ich die Bravo gelesen? Da gab es keinen Fokus. Was ist Fokus überhaupt so? Also, es gibt doch eine Fernsehsendung Fokus, aber das hat nichts mit 16-Jährigen zu tun. Also, nee, im Prinzip ist das ein Ableger von dem Magazin Fokus. Genau, aber dann ist es nicht wirklich für 16-Jährige. Es ist ein Nachrichtenmagazin. Wie Stern TV. Aber eben die Themen, die da vorkommen, sind nicht unbedingt 16-jährige Themen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber letztendlich geht es ja auch darum, warum bei diesen E-Book-Stores tatsächlich musste. Eben, ich habe es mir angeschaut, auf der Kindle Edition ist die Zensur nicht vorhanden. Aber vom Android ist es, oder? Android-App davon. Wenn du es über Zinio, oder wie das heißt, wie heißt die Hersteller? Zinio? Irgendwas in diese Richtung. Wenn du es darüber kaufst, ist es egal. Aber wie stand weiter unten in der amerikanischen Ausgabe? Auf Seite 3 wäre dann das Bild veröffentlicht worden. Also ich habe da jetzt gerade noch mal drauf geschaut. Da geht's zum Thema schöne Haut. Also auch ein tierisch aufregendes Thema. Ja, aber im Prinzip ist das doch das alte Teil von wegen, hier wird was etwas verboten, dann ist es interessant und man ist in den Medien, oder? Ah, Werbung. Verkaufen sich diese Fokus-Dinger sonst nicht gut genug? Ah. Das E-Book dürfte wahrscheinlich für Fokus gar nicht mal so wichtig sein. Es ist natürlich jetzt prima Werbung, für, dass es den auch im E-Book gibt. Aber ich würde mal sagen, ein Großteil der Leser wird es immer noch auf toten Bäumen lesen. Altpapiere. Ja. Aber jetzt weiß jeder, dass es das auch als E-Book gibt. Ja. Das heißt also, wenn ich demnächst eine neue CD veröffentliche, muss ich gucken, dass da mindestens ein drauf ist. Das ist ja nicht von denen initiiert worden. Möchte ich denn als deutscher Zeitungsverleger mir Gedanken drüber machen müssen, was mein Store-Anbieter, der irgendwo im Ausland sitzt, gerade so an Zensurmaßnahmen quasi mit mir vorhat. Ich möchte mich ja in meiner journalistischen Freiheit letztendlich nicht einschränken lassen. Das ist doch gerade der Kernpunkt des Themas. Deshalb brauchen wir doch eine Regierung und einen, der das alles steuert, dann haben wir diese ganzen Probleme nicht mehr. Oder? Aber das gab's doch gut. Also Aber diese Content-Delivery-Probleme gab es ja früher auch schon. Also Stichwort, wie war das? Der Scheibenwischer, bayerisches Fernsehen, Spezialausgabe, die wurde ja im Prinzip nicht gesendet, aber in allen anderen Bundesländern schon. Das war, glaube ich, in den 80er Jahren mal. Also da war ja dann der Staat derjenige, der ja dann das Ganze ausstrahlen hat lassen, öffentlich-rechtliche Fernsehen und so. Dann der Kioskbetreiber, nicht mehr analog, sondern digital, dann sagt, nö, das darf nicht so verteilt werden. Dann zensiert er ja dann auch. Und das kann ja nicht von extern kontrolliert werden. Also Apple wird ja nicht durch eine andere Obhut oberhalb von Apple kontrolliert. Doch, USA. Aber Apple liefert ja auch nach Deutschland und in die Schweiz und so weiter. Also wenn du jetzt den Fokus als Magazin in Newsstand quasi anschauen würdest auf deinem iPad, dann würde der auch in der Schweiz zensiert sein. Und wenn du deinen Google-Account wieder aktiviert hast, dann liegt der halt in Amerika und da gilt dann amerikanisches Nicht-Datenschutzgesetz. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber es heißt ja dann, also da müssen sich die deutschen Nachrichtenmagazine an das amerikanische Recht halten, wenn sie weltweit oder nur innerhalb Deutschland publizieren möchten und über diesen Store gehen wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du jetzt irgendwie eine Idee für was richtig Geniales hast, machst du da auch die Spielregeln, oder? Und da würdest du dich jetzt gegen verwehren, wenn der jetzt irgendjemand anders sagt, nee, das musst du jetzt so und so machen, oder? Gratwanderung, oder? Was ich aber spannend finde, ist, Apple ist dort extrem, aber Amazon könnte das ja auch, tut's aber nicht. Amazon ist das egal, die sagen, macht nur. Die wollen auch Umsatz machen, die kriegen sonst nichts. Man muss sich ja irgendwie differenzieren. Das Interessante finde ich eigentlich dabei, ich weiß nicht, Matthias Döpfner vom der Springer Verlags AG, der hat ja gesagt, ich finde, jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag hinsetzen, beten und Steve Jobs danken, dass er die Verlagsbranche gerettet hat. Genau. Vor eineinhalb oder zwei Jahren, ja. Ja, genau. Und da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, ist dem das so bewusst gewesen, dass der sich quasi zensieren lassen muss? Vielleicht war es eine Auflage und denen war das in der Zeit damals egal, weil alles in Bach langsam runterlief. Die haben also doch jahrelang irgendwelche eigenen Systeme versucht zu lancieren, nichts hat geklappt. Da kam Apple mit einer coolen Idee und ja, er sah den Ausweg und deshalb hat er so gepriesen. Problem ist halt, wenn die Verlage halt nicht miteinander spielen, sondern alle nur gegeneinander, dann spielen die auch gegen ihre Kunden und das ist das Problem. Ja. Und im Prinzip, den Springer Verlag hat es ja relativ früh getroffen. Da gab es ja doch bei der Zeitung mit vier Buchstaben, gab es doch immer das Mädchen von Seite 1. Und das mussten sie ja da, glaube ich, auch irgendwie. Das geht auch wieder unter Werbung. Das war doch ein Riesenaufhänger. Alle haben darüber gesprochen. Ja, wobei, das gehört halt zu der Zeitung mit vier Buchstaben mit dazu. Sehr, ja. Bei euch ist es erste Seite. Du meinst die Blödseite. Blödzeitung. Okay. Genau. Ja, im Prinzip, ich weiß nicht, ob es auf der ersten Seite ist oder so. Irgendwo hatte ich mal, glaube ich, gelesen, es ist nach hinten gewandert oder sonst irgendwie. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Aber das gibt es in der Schweiz mit den fünf Buchstaben ja auch. Die heißt es ähnlich. Also du meinst, es ist eigentlich normal und ist es eigentlich okay so. Zensur ist halt einfach so, weil das der große Apfelhändler so vorschreibt und das ist halt so, muss man halt so akzeptieren, wenn man dann da so publiziert. Komisch eigentlich, oder? Wäre Google von Anfang an so erfolgreich gewesen, hätten sie auch irgendwelche Dinge durchgedrückt. Sprich, jetzt machen sie es ja auch. Jetzt gibt es plötzlich auch die 30% wie Apple, die verlangt. Und da, so gewisse Geschichten. Da hat ein bekannter Blogger hat geschrieben, so nach dem Motto, schön und gut, wenn alle auf ihren Google Plus Accounts ihren Blog da schreiben, der könnte von heute auf morgen gelöscht werden. Gut. Gleicher wie bei Facebook. Deshalb sage ich immer, Facebook und Co., das ist praktisch zum Teilen, um viele Leute zu erreichen, die du kennst und auch Leute, die du nicht kennst. Eine einfache Möglichkeit, auch das Vervielfältigen, dann gefällt es dem Kollegen vom Kollegen etc. Aber wenn es die mal nicht mehr gibt, dann gibt es halt irgendwas anderes, dann macht man es dann da drüber. Wenn ich Inhalte produziere, dann müssen die auch für mich da sein und deshalb, ich habe da ein besseres Gefühl, wenn die auf meinem Rechner, auf meinem Server liegen, da bin ich mehr oder weniger Herr drüber. Oder wenn ich irgendwas strafrechtlich Relevantes gemacht habe, kommt die Polizei und räumt es mir weg. Bei Facebook bin ich da nicht mehr Herr drüber. Da sage ich in den AGBs schon ganz klar, die können es verwenden und so weiter. Und also ich weiß nicht, ich habe das Zeug lieber bei mir. Eben das meinte ich, habe meinen eigenen Blog selber haben und einfach das Verteilen über diese ganzen Medien machen, weil da geht's einfach und schnell. Und genau, ja. Ist ihr euch eigentlich schon mal was Grundlegendes aufgefallen? Das ist mir heute wieder klar geworden, durch einen dummen Zufall. Wenn du quasi ja auf Twitter und Facebook und so weiter dann deine Blog-Einträge und deine Inhalte verteilst, dann wird die ja meistens durch Bitly oder wie sie alle heißen, ja gekürzt. Weil ich habe einen eigenen Kürzeldienst auf meinem Server, ja. Okay, du. Wow, aber das geht auch. Da musst du mir irgendwann mal sagen, wie das geht. WordPress-Plugin am einfachsten. Eben, das geht auch, aber die meisten verwenden das. Jetzt stell mal vor, von heute auf morgen verschwindet Bitly. Das wäre... Man muss sich da auch mal überlegen, was das LY im Namen bedeutet. Bit.ly. LY steht für Libyen und da könnte natürlich... Gab es ja im letzten Jahr. Ja. Deshalb wurde es jetzt geändert. Wenn du auf bit.ly gehst, kommst du jetzt auf bit.ly.com. Es wird automatisch umgewandelt. Ah, okay. Das ist schon seit mehreren Monaten oder wenn nicht sogar seit dem letzten Jahr, seit da der da mal kurz was weg war wegen lustigen Gaddafi, also noch als ihn noch gab, haben sie es nachher geändert. Das war denn das eine libysche Firma oder hatten die einfach nur die haben da die geshared. Endung? Genau. Wie viele solche Share, also so Shorten Links, wie sagt man, Firmen, haben sie das LI genommen, weil es ähnlich wie beim Schweizerdeutschen mit Punkt LI für Liechtenstein. Mhm. So halt der Joke, dass es Li ist, also quasi, ja. Aber war amerikanische Firma, die haben einfach da. Und auch war auch schon vorher, war es auf ganz viele Server verteilt. Einfach die URL lief über LI. Aber ja, alles andere hat auch ohne funktioniert. Es braucht ja nur eine kurze Umschaltzeit. Wobei auf der anderen Seite hat das, glaube ich, Twitter mittlerweile auch erkannt. Und die haben ja auch mittlerweile so einen eigenen... Google hat auch, genau. Gibt ganz viele, die... Facebook auch, FB, irgendwas. Ja. Genau, die haben alle ihre eigenen Dienste. Aber ich glaube, Twitter hat Tico, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe mal gelesen, dass ein gewisser Anteil vom Internet-Traffic nur diese quasi Abkürzungsdienste ausmachen, weil die müssen ja jedes Mal DNS anfragen und so weiter und es soll angeblich sehr viel Traffic generieren. Also spannend eigentlich, eben besonders, wenn dann diese Dienste mal nicht funktionieren, weil du weißt ja eigentlich gar nicht, was dann hinter diesem Link, diesem Shortlink eigentlich liegt. Was natürlich auch eine gewisse Brisanz hat, wenn du dann für Aufrufe verantwortlich gemacht wirst. Ich meine, ich muss demjenigen, der mir so einen Link schickt, muss ich schon irgendwie vertrauen, weil da kann ich ja auf sonst noch was kommen. Richtig, ja. Ne? Mhm. Weil in der heutigen Zeit ist es ja so, wenn ich auf einen Link klicke, dann wird das registriert und dann kann jemand sagen, ja, aber sie haben doch hier diese Seite aufgerufen. Also bei Bitly ist es ja so, wenn du, weiß nicht, ob das viele wissen, aber wenn du in den Bitly-Account oder URL ein Plus machst, kannst du ja sehen, wie viele Leute dort schon draufgeklickt haben und wohin die URL geht. Also kannst du es, bevor du dort draufklickst, schon checken. Ja. Ja, da gibt's auch ein Plugin in Firefox für. Das habe ich auch installiert gehabt, aber das hat irgendwie, ich habe es mir nicht so genau angeguckt, aber habe es dann irgendwann wieder rausgeschmissen. Also mit Plus geht's eigentlich relativ einfach, wenn du der Person nicht vertraust und weißt, was dahinter steht. Aber eben, wenn dann so ein Dienst quasi offline ist, nur schlimmer ist es natürlich auch, wenn die ganze Stadt offline ist. Also hat, weiß nicht, ob der Martin dann noch Informationen dazu hat, Bern ist ja jetzt quasi so richtig tot. Also die Verwaltung, ich hab's nur kurz überflogen. Irgendwas... Ja, ich habe es auch nur kurz überflogen und habe gedacht, also es kann doch irgendwo nicht sein. Also ich habe für eine große Versicherung mal ein ausfallsicheres System designt und wenn dort ein Server irgendwie die Biege gemacht hat oder ein Rechenzentrum nicht verfügbar war, innerhalb von 1-2 Sekunden war das umgeschaltet aufs Backup. Also du und deine 400 Mitarbeiter, oder? Nee, das ging automatisch. Ja, nee, ich meine, haben das eingerichtet? Nee, das war ich alleine. Eben, und bei Stadt Bern sind es ja ganz viele Informatiker. Yeah. Ah, du meinst, das ist das Problem? Nicht das Problem, ich meine, Bernie kriegt es alleine hin und ja. Da muss man sich dann auch fragen, Bern ist ja auch nicht so ein kleiner Vorort sonst irgendwo, wo das passiert. Wie kann das passieren? Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, es ist natürlich mit Kosten verbunden, weil man muss alles irgendwie doppelt haben. Da kann man dann noch froh sein, wenn man dann eine Verwaltung hat, die das tatsächlich noch kann. Wenn bei uns zum Beispiel 2 Tage das Netzwerk ausfällt, ist die ganze Firma lahmgelegt, da geht gar nichts mehr. Also ich habe das schon mal miterlebt bei größeren Firmen, wo dann mal ein Tag gar nichts ging. Also das war Chaos hoch 3, aber es ging auch irgendwie, aber es ist schon sehr eigenartig, eben auch wie zum Beispiel jetzt BlackBerry-Ausfall, eine Woche, Martin lässt grüßen, was ja nur die normalen Kunden betroffen hat, nicht die Business-Kunden, aber eben, wenn solche doppelten Sachen nicht vorhanden sind, die Frage ist natürlich, bei Bern sind es ja mehrere Services, also auch Tram, Zugdienste, glaube ich, und solche Sachen, also das ist schon komisch. BlackBerry ist mal ausgefallen? Ach, da würde ich nie mehr was kaufen von denen. Entschuldigung, ja. Bernie. Auch diese Cloud-Dienste von Apple sind mal ausgefallen, ja. Genau, weiter zum Text. Bernie, ein bisschen problematisch, wenn man solche doppelten Auslegungen hat, über die Synchronisierung, je nachdem, was man dort dann macht, ein bisschen eklig. Aber das ist eine Designfrage. Wenn dort einfach von vornherein sowas mit eingeplant wird, dann kannst du sowas umsetzen. Wenn du natürlich eine Infrastruktur hast, eine bestehende, die nicht auf der Prämisse aufgebaut wurde, dass es ausfallsicher sein muss, dann hast du fast keine Chance. Dann kommt der große Kollaps. Besonders, weil das Thema war ja eigentlich vor 10 oder 15 Jahren, hat da ja eigentlich kein großer im Internet dran gedacht, also die Firmen so aufgebaut haben. Das wurde erst irgendwie, denke ich mal, so in den ersten 5 bis 6 Jahren oder 7 Jahren wurde das ja langsam so wichtig. Und ich denke einfach mal, die Infrastruktur von denen sind deutlich älter, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist das wahrscheinlich auch Geld, was da fehlt. Wobei dann natürlich auch dazu kommt, dass vielleicht haben die Mitarbeiter ja an der Stelle auch gesagt, hey Leute, wir brauchen das. Da fragen die vielleicht schon seit Jahren drum und wir wollen das System ausfallsicherer machen. Das wird nicht bewilligt oder es wird gesagt, wir haben keine Zeit dafür und bumm. Und dann zieht sich das immer weiter in die Länge und dann muss erst sowas passieren, damit sich irgendwas tut. Jetzt wird's bewilligt. Ja. Genau. Ja, vielleicht jetzt ist bloß die Frage, was ist da genau die Ursache gewesen? Und natürlich auch noch, wenn man das mal im größeren Zusammenhang anguckt, was wäre, wenn das ein Angriff war? Weil dann kann es ja jederzeit wieder passieren. Das würde dann auch erklären, warum alles weg ist. Dann hätte man nämlich einen Grund, alles abzuschalten. Ich meine, das ist immerhin die Hauptstadt der Schweiz, ne? Ich war auch ziemlich auf verlorenem Posten, als ich dort diese Versicherungslösung gemacht habe und darauf bestanden habe, dass also die Setup-Infrastruktur nicht im Netzwerk sein sollte. Hm. Also da haben sich alle gegen gestrebt und gesperrt und zum Schluss waren sie dann doch im Netzwerk, was halt dafür gesorgt hat, dass wenn da einmal einer reingekommen ist, dann kann der dort im Prinzip das Core-System abändern und dann ist er auch bei jedem neu aufgesetzten Server wieder gleich mit dabei. Virenverteiler, der Virenverteiler. Und ich meine, ich habe eigentlich darauf bestanden, das ist abgetrennt und das muss man dann halt vor Ort machen und da hat man einen sicheren Hafen, wo man sagen kann, also alles, was ich runtergeladen habe, habe ich auch gegen Checksummen geprüft und so weiter, ne? Was bringt das, wenn das dann hinterher im Netzwerk drin hängt und irgendein Admin vergisst dann irgendwas zuzumachen, irgendeiner kommt drauf? Da kannst du hinterher alles wegschmeißen, weil bis du das alles wieder gecheckt hast, no way. Ich meine, so einen kleinen Knopf nicht aktivieren, das ist ja auch Apple passiert vor kurzem. Oh, erzähl. Filefold, da wurde ein bisschen was falsch abgespeichert. Ja, das Problem, da wurden die Passwörter letztendlich im Klartext in der Logdatei dann mitgespeichert. Ist im Prinzip ein ziemlicher Anfängerfehler. Wenn ich das so richtig gelesen habe, ist das einfach nur ein Debug-Feld gewesen, was vergessen wurde auszukommentieren. Aber ist natürlich eigentlich dafür eine Katastrophe. Jetzt weiß ich nicht, wie hat man das denn behoben? Ich habe gehört oder hatte irgendwo in den Foren dann ein bisschen mitgelesen und hatte irgendwas gelesen von wegen die älteren Systeme bekommen da kein Update mehr für. Ist das richtig, Martin? Weißt du da was? Kein automatisch, also die wurden nicht automatisch updated, ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie es können, händisch, aber ich weiß, dass sie kein automatisches Update bekommen. Was ja. Aber war es nicht so, wenn du Firewall 2 verwendet hast, dass es dann nicht aufgetreten ist? Das ist schon das Neue, genau. Ja, also es war, glaube ich, nur die upgedatet wurden von Snow Leopard of Lion. Irgendwie genau. In dem Stil, genau. Ja. Und wenn du die ganze Festplatte verschlüsselst, dann ist es natürlich auch wieder egal, weil dann liegt ja die Logdatei in einem verschlüsselten Bereich, dann ist es auch egal. Das Dumme war halt bloß, dass auch das Backup irgendwie betroffen war, ne? Eine Timecapsule gehabt hast. Die hängt dann halt auch mit Wireless dran und ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Weil das Schlimme ist ja eigentlich bei der ganzen Geschichte, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich kenne mich ja in der Mac-Welt nicht ganz so gut aus. FileVault stelle ich mir vor wie so ein Drucker-Container, genau. Wo ich dann sagen kann, da sind andere Dateien drin und die sind verschlüsselt. Genau. Und gerade bei diesen Programmen, wenn ich mir allein anschaue, was TrueCrypt für Spirenzien, sage ich mal, treibt, um Passwörter nicht im Speicher stehen zu lassen, dass die gelöscht werden und wenn's Laptop zugeklappt wird, wird vorher aber der Speicher erst gelöscht und hast du nicht gesehen und das Image geschlossen und hier und da. Und also es ist natürlich dann auch eine Portion Vertrauen, die man dann verliert, wenn sowas passiert. Ja, vor allem, da sie ja in der Firewall 2 im Bereich Sicherheit einiges gemacht haben. Und sie haben ja auch einiges gemacht im Teil, also vom Performance, aber auch eben sicherheitstechnisch. Und da dann so einen hässlichen, kleinen, wirklich ist ein kleiner Fehler, der sich aber extrem groß auswirkt. So, wenn du nur Teilbereiche der Festplatte so verschlüsselst, dann das ist schon ganz, ganz, ganz hässlich. Ja. Das ist doch, der Fehler ist doch völlig egal eigentlich. Weißt du warum? Weil wenn du jetzt diese neue Google-Brille hast, spielt doch das gar keine Rolle, weil Google liest dann direkt das Passwort, was du eintippst, dann direkt mit der Brille ein. Das ist doch ideal. Grins. Totenstille. Ja, also diese Google-Brille fand ich ja auch den ziemlichen Abschluss. Von der Technologie her hätte ich jetzt noch nicht mal sowas dagegen, aber das hat irgendwie so einen Beigeschmack wie der Datendefragmentierer von Scientology. Aber ist die News ganz neu? Ja. Ich habe das Datenstand geschaut, weil alles, was da drin stand, ist Wochen alt und das Video auch. Deshalb war ich extrem verwirrt. Das Bild ist neu. Also sprich, der Vater, der seinen Sohnemann da durch die Luft wirbelt, das soll angeblich von diesem deutschen Ingenieur, der bei Google arbeitet, sein. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo ist der? Aber da sehe ich einen uralten Artikel. Also oben also, rechts. Ah, das rechts. Ah, ich dachte, es sei Werbung. Werbung. Ja, aber das hat man davon, das ist ein schöner Punkt, von wegen Werbung, nur mal kurz eingeschoben, an den Ecken steht meistens Werbung und da ist auf einmal ein Bild, was eben zu dem Artikel passt. Deshalb habe ich da gar nicht hingeschaut, weil da ist normalerweise die Werbung. Ja, ja, aber hast du dich sonst nicht immer, wenn ich irgendwelche Werbung von gewissen Anbietern sperre? Genau. Du filterst sie im Gehirn aus, wie perfide. Ja. Besser als die Google-Brille oder so. Ich habe die Dinger einfach schnell durchgelesen und nicht nach rechts geschaut. Das ist mein Fehler, ja. Apropos, ich habe hier eine Liste, so, kurz Mail starten, da, von ein paar lustigen Dings. Das erste Video ist die Brille mit Werbeeinblendung. Das zweite ist so ein bisschen, wo ist meine Frau? Kann die Google-Brille auch sagen. Das nächste ist ein Verarschungsvideo und das letzte tut weh. Leider finde ich das deutsche Video nicht mehr. Es gab irgendein, nicht ein öffentlich-rechtlich, aber irgendein so ein nicht Privatsender, doch öffentlich-rechtlich, sagt man den, oder? Ja. Ja. Einer von denen hat so ein Video gemacht, ganz cool. So ein Typ, der einfach immer wieder Einblendungen hatte, ähnlich wie das, was ich da drin habe mit Windows. Da gibt's eins mit Windows, wo einfach immer so Fehlermeldungen einblendet, bis der ganze Bildschirm vollgetackert ist und dann läuft er gegen einen Lastwagen oder einen Bus oder irgendetwas. Das wäre dann endlich die Senso Danger Sonnenbrille von Douglas Adams. Tja, aber die Videos müsst ihr euch mal anschauen, die sind ja noch lustig. Hat denn jetzt diese Brille dann absolutes Potenzial? Wie seht ihr das? Also wenn jetzt jemand sagen würde, ihr müsstet jetzt diese Brille nicht kaufen, sondern wir schenken euch die, würdet ihr die benutzen? Sagen wir es mal so, wenn ich sie geschenkt bekomme, bei einem Gadget sage ich nie nein. Die Nutzung ist eine andere Geschichte. Also ich bin jetzt kein Brillenträger. Und ich störe mich schon extrem dran an so einer 3D-Brille im Kino. Und zu Hause kommt für mich eine 3D-Brille fürs Fernsehen schon gar nicht in Frage. Da möchte ich nicht den ganzen Tag mit der Google-Brille rumrennen. Zu Hause haben sie dich ja mit der Kinect, da brauchen sie die Brille nicht. Richtig, genau. Fand ich übrigens auch interessant, du hattest vorhin nach dem CEO-Typen mal gefragt, der hatte einen Artikel über face.com gelesen. diese Erkennung, die dir auch das Alter schätzt und so weiter. Mhm. Da sagt er auch schon, oh, ich glaube, ich will ins Netz keine Bilder und so weiter mehr hochladen. Ja. Da war er auch ganz entsetzt. Ist dann eigentlich Twitter dann wirklich noch die letzte Passion, was Security angeht? Weil du kannst ja, na gut, du kannst über Analytics oder sowas, kannst du bestimmt da auch was rausfinden, aber du kannst es doch relativ stark einschränken, Twitter-mäßig. Oder? Wieso? Google ist doch da überall mit und Microsoft, also Bing und so. Oder wie meinst du das? Wenn du jetzt sagst, du veröffentlichst keine Location-Tags, du tust keine Bilder nehmen, wo Personen drauf sind, nur Gegenstände, dann kannst du das ja relativ neutral halten. Oder meinst du, kannst du mit diesen Informationen von Twitter noch Informationen rausbekommen, die gegen dich verwendet werden können? Wo liegt dann der Unterschied, ob du das bei Twitter, bei Google Plus oder bei Facebook machst? Da kannst du ja auch überall das weglassen. Was ist bei den anderen anders? Also dummes Zeug kann man überall schreiben. Das stimmt, ja. Genau. Aber der Unterschied ist, dass man bei Twitter noch so ein bisschen Vertrauen hat, dass wenn du bei Twitter sagst, das ist jetzt private, dass das nicht an externe Stellen oder interne Profilverwurstungen weitergeht, oder? Das stimmt, ja. Mhm. Weil bei Facebook und bei Google ist es so, dass du ganz genau weißt, dass die so viel wie möglich über dich wissen wollen und das gezielt sammeln und dass es eigentlich darum geht. Also bei Twitter habe ich das jetzt so noch nicht gehört. Vielleicht machen sie das als Backup quasi im hinten rein, dass sie, falls sie doch irgendwann keine Marketingstrategie finden, dass sie wenigstens die Daten haben, die sie dann verkaufen können. Ja, wobei die doch diesen Suchdienst oder diesen Suchanbieter, die da irgendwelche Metadaten miteinander verknüpfen konnten über Twitter, den haben die sich doch damals gekauft. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Jahr schon her. Ja. Ja. Eben, ich meine, vielleicht machen sie das im Versteckten, so als Backup eben, wenn mal alles ganz schief läuft und sie doch irgendwie gar niemals Geld verdienen. Plan B. Wenigstens teurer verkaufen können. Plan B. Aber was war jetzt von der Konkurrenz, also Twitter-Konkurrenz, sage ich jetzt mal Facebook, was war das mit diesem Amoklauf? Also habe ich jetzt nur so, Tim, hast du das, glaube ich, gebracht? Facebook? Genau, das hatte ich jetzt gesehen. Da ist ein Jugendlicher zu 20 Sozialstunden verurteilt worden. Hm. Und zwar hat der in Facebook geschrieben, also der wurde irgendwie auf dem Schulhof gemobbt oder geärgert von Klassenkameraden oder Bekannten. Und die haben sich dann gedacht, ach, den fügen wir jetzt bei Facebook, um den weiter zu ärgern, als Freund hinzu. Und dann hat er sich dazu hinreißen lassen, zu schreiben, Leute, die ich so gar nicht leiden kann, haben Facebook. Wenn die mir Freundschaftsanfragen schicken, lauf ich Amok. So nach dem Motto, da krieg ich Plack, da habe ich so Puls. Moment, halt, stopp. Tim, du hast gerade gesagt, dass du was machen willst? Nein, ich habe nur zitiert. Aha, du musst es aber schon sagen. Das reicht aber schon, oder? Ich meine, du hast die Worte genommen. Da müssen wir ein Beep drüber machen. So geht das nicht. Nachher, ich meine, 20 Sozialstunden willst du doch nicht wirklich. Erwachsenenrecht, pass auf. 20 Stunden für die Allgemeinheit arbeiten ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ja. Sollte man viel öfter mal machen. Nee, aber jetzt jedenfalls, Klassenkameraden von ihm haben das wohl gesehen oder die Schulleitung hat das gesehen und haben das weiter an die Polizei gegeben. Die sind dann da hingegangen und haben gesagt, haben den dann ja sich hopp genommen und haben gesagt, das ist eine Androhung von einer Straftat und zack, verurteilt. Das eigentlich Dumme daran ist tatsächlich, du schreibst da irgendwas hin, wirklich umgangssprachlich, und ist das so reingedrückt. Ist ja bei Twitter auch passiert. Sprich, da hat ja einer geschrieben, wenn ich da nach Amerika gehe, ja. Dann jage ich den Präsidenten in die Luft. Und dann ist er reingereist und wurde festgenommen. Das waren ein paar Engländer, die haben da irgendwas geschrieben. Sie wollen Marilyn Monroe ausbuddeln und irgendwas. Ja. Und das war aber umgangssprachlich gemeint, so, wir wollen da hin und mal richtig Party machen. Genau. Ja. Also ich bin dafür, dass wenn also irgendein amerikanischer Gangster-Rapper mal wieder das Wort wendet, oh scheiße, jetzt habe ich selber gesagt, Dann nehmen wir das jetzt. Alter Gangster-Rapper. Ganz wörtlich. Der wird dann so Aufruf zum zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Aber wieso wird eigentlich sowas dann quasi nicht zensiert? Aber gut, im amerikanischen Fernsehen, wenn du das F-Wort sagst, dann wird es ja immer Beep. Das ist ja immer Beep. Was? Beep. Da kommt ja ständig Beep drin vor. Ja, das Allergeilste fand ich ja, das war jetzt auch schon Ewigkeiten her, aber irgendeiner hat da mitten in der Wildnis hat dann Malheur gehabt und hat also, ich weiß nicht, 15 Mal das F-Wort benutzt und dummerweise war eine Familie mit Kind in der Nähe und der wurde verurteilt. Ja. Das gibt's da wohl nicht, oder? Ja, du musst, egal ob im Internet oder wo du bist, du musst achten, was du sagst. Alles, was in die Öffentlichkeit, sprich deinen Kopf verlässt. Ja? Nee, das ist... Sind wir schon so weit? Nee, das ist... ist einfach Horror irgendwie. Also du musst dann wirklich aufpassen, was du siehst, was du schreibst, was du hörst, was du magst. Hatten wir das nicht in der jüngeren Vergangenheit schon mal irgendwo? Dabei euch? Ja. Also die Farbe darf man jetzt auch nicht mehr... Und wo wir... Also wir können ja jetzt quasi morsemäßig unterwegs sein, aber wie ist das, passt das zusammen? Hotspot-Falle, FBI warnt, das ist ja dann auch ein Beep, also, oder? Das hätte eigentlich vorhin zu dem Thema ganz gut gepasst, und zwar Netzwerksicherheit. Entschuldigung. Und zwar warnt das FBI tatsächlich vor einer Hotspot-Falle, und zwar ist aufgetreten, dass in Hotels teilweise Hotspots da waren, die dann versucht haben, über den Update-Prozess Malware hochzuladen auf den Rechner. Über den Update-Prozess vom Programm. Was für ein Programm es jetzt war, weiß ich nicht. Aber es ist im Prinzip ja kein Problem. Wenn du dazwischen hängst als Angreifer, kannst du sagen, hey, pass mal auf, ich spiele jetzt einfach mal Windows-Update-Server. Das ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass der Windows-Server dementsprechend gesichert ist. Dazu musst du schon deutscher Staat heißen und deine Ausweis-Apps da updaten. Die hatten das Problem, dass sie das nicht geprüft hatten. Genau, aber die hatten zum Beispiel das Problem, da könntest du eine Malware hochschieben. Ja. Ich weiß nicht, ob man den Adobe-Update-Server vielleicht irgendwie auch quasi ja austricksen kann oder solche Geschichten. Flash-Update. Ja, zum Beispiel. Die sind so gebranntes Kind, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich sowas leisten können. Ehrlich gesagt würde ich es bei solchen Programmen eher weniger erwarten, sondern irgendwie, keine Ahnung, Google Chrome ist vielleicht ein gutes Beispiel. Bis Google immer bei solchen, die sind immer bei Features, sind die immer vorne mit bei. Und wenn es dann um Sicherheit und Geschwindigkeit oder sonst irgendwas geht, dann dauert es immer ein paar Jahre. Aber Google Chrome ist doch der sicherste Browser aller Zeiten, sagt Google. Ja, ich habe letztens auch so einen ganz schönen Vergleich gesehen. Also für eine Chrome-Sicherheitslücke kannst du irgendwelche, ich weiß es nicht mehr genau, $100,000 kriegst du dafür und Google zahlt dafür 3.000 Ungrad. An wen würdest du verkaufen? Tja. Aber ich wollte das mit dem Update, wollte ich jetzt nicht auf Chrome beziehen. Also es war nur ein Beispiel, was es zum Beispiel sein könnte. Oder auch, es könnte genauso gut der Firefox oder ein x-beliebiges Programm sein. Also ein Programm mit Update-Funktion. Ja, besonders die Programme, die Open Source sind. Ich glaube, die sind dort am gefährdetsten. Ja, weil da wahrscheinlich meistens so eine Überprüfung halt oft nicht drin ist. Ja. Und wenn du dir anguckst, wie viele Programme unter Windows haben noch nicht mal dieses Windows-Zertifikat drin, weil die Kosten gespart werden. Tja. Also ich habe hier noch ein altes Wavelab am Laufen. Da sagt mir Windows 7 bei jedem Start, hallo, möchten Sie das ausführen? Hersteller unbekannt. Und das ist eine große Firma. Ja, und da ist halt als Verhaltensmaßregel sollte man sich da wirklich vornehmen, wenn man in öffentlichen WLANs rumsurft. Am besten nichts machen, wo die Passwörter im Klartext übertragen werden, wenn es geht, per VPN arbeiten oder über das Handynetz. Das ist, denke ich mal, noch am sichersten mit dabei. Und Updates, wenn es geht, auch zu Hause oder in einem sicheren Netz durchführen. Ja. Sowieso, wenn du irgendwo im Hotel bist und hast eh nicht unbedingt die superschnelle Leitung, dann würde ich sowieso nicht irgendwo noch ein Update einspielen. Also. Ja, aber zum Teil gehen die doch alle hinten rum. Also bei Flash nachdem, zum Beispiel, die machen das alles hinten rum. Wie war das? Ja. Firefox, die neue Version, macht stille Updates. Ja. Das ist aber was, nett. Google was ich auch da noch gelesen habe, ist allerdings das Firefox. Da muss man mal wieder sagen, gute Geschichte. Die wollen jetzt den Sub-CAs auf die Finger gucken. Weil da gab es anscheinend auch Fälle, wo Zertifizierungsstellen Unterzertifikate an Firmen gegeben hat, die damit dann wieder ihre Mitarbeiter bespitzelt haben oder so. Und da haben die jetzt auch gesagt, dass also dieselben Kriterien wie für Zertifizierungsstellen auch für abgegliederte Bereiche dort gelten sollen. Was ja auch irgendwo ein bisschen derbe ist. Aber da soll es ja jetzt ein ganz neues Verfahren geben. Habt ihr davon schon gehört? Nein. Aber das würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen, weil also, wie kann ich den Leuten vertrauen? Also ich meine, das sind einfach nur Firmen, irgendwelche. Und es ist ein bisschen, also ich habe es mir letztens durchgelegen über digitale Notare. Das System soll so funktionieren, dass du einem oder mehreren Servern schickst du deine DNS-Anfrage noch zusätzlich und die schicken dir auch ihre Antworten, die sie bekommen. Das heißt also, ein Angreifer, der genau dir nur eine Seite unterschieben möchte, muss dann also an mehreren Stellen erfolgreich sein und nicht nur bei dir. Macht Sinn, ne? Ja. Ja. Es löst ein Problem, aber nicht alle Probleme, die an SSL-Zertifikaten dranhängen. Weil wenn du zum Beispiel dich irgendwo vertippst und zum Beispiel Google nur mit einem O tippst und jemand hat halt diese Seite, der greift dich natürlich nach wie vor an. Wohingegen es so ist, würde ein Zertifikat ausgestellt werden für eine Seite, die nur mit einem O ist? Kann auch sein. Bei den Zertifikaten ist halt auch immer die Geschichte noch dabei gewesen, dass du sicher sein kannst, dass derjenige, der sich hinter dieser Seite ausgibt oder für diese Seite ausgibt, auch wirklich dahinter steht, obwohl das auch irgendwie ziemlich lächerlich war. Ich habe selber Zertifikate beantragt. Das höchste der Gefühle war, dass irgendjemand angerufen hat. Vom Ansatz her finde ich es noch relativ interessant und wenn es auch nur zusätzlich ist. Und die Moral von der Geschichte? Wenn du kannst, übernacht im Hotel nicht. Oder traue dem Beam nicht. Also übernachten schon, aber nimm das Handy und mach Tethering an. Ja. Eben. Oder ein VPN. Oder VPN nutzen, wenn du kannst, genau.